Die staatliche Kommission für Trauerfeierlichkeiten für Genossen Kang Sok-chul gab bekannt, dass der Sarg des Verstorbenen im Clubhaus Sozang im Pyongyang Stadtbezirk Potonggang aufgebahrt sei, die Trauergäste am 21. Mai vom 16 bis 20 Uhr empfangen würden und der Leichenzug am 22. Mai um 8 Uhr zur Beerdigung vom Hause abgehen werde.